Kapitel 22 Verben mit Dativ. Beispiel 1. Wie findest du das Kleid? Das Kleid gefällt mir gut. Das Kleid gefällt mir gut. Das Kleid gefällt mir gut. Beispiel 2. Wie findest du die Schuhe? Die Schuhe gefallen mir gut. Die Schuhe gefallen mir gut. Die Schuhe gefallen mir gut. Und jetzt sie. Wie findest du das Kleid? Das Kleid gefällt mir gut. Wie findest du die Schuhe? Die Schuhe gefallen mir gut. Wie findest du die Bluse? Die Bluse gefällt mir gut. Wie findest du den Mantel? Der Mantel gefällt mir gut. Wie findest du das Hemd? Das Hemd gefällt mir gut. Wie findest du die T-Shirts? Die T-Shirts gefallen mir gut. Wie findest du den Anzug? Der Anzug gefällt mir gut. Wie findest du die Handschuhe? Die Handschuhe gefallen mir gut.